It's an illogical religious belief, but it is not sacred. Thank you. Sein Auftritt im vollbesetzten Hörsaal der Mineralogie an der Uni Bonn ist ein akademisches Heimspiel und ein erfolgreiches. Der australische Professor für Bergbau und Geowissenschaften widerlegt nämlich die Thesen der sogenannten, zumeist religiös bestimmten Kreationswissenschaft, indem er in einer PowerPoint-Präsentation verschiedenste Gesteinssorten als seine Zeugen anführt. Für ein Erdalter von gut 4,5 Milliarden Jahren. Bilder kilometerdicker Sedimentablagerungen, entstanden zwischen den Eiszeiten, die zeigen, dass die Erde mehr als die geglaubten 6.000 bis 10.000 Jahre auf dem Buckel hat. Die meist jungen Zuhörer hören es gerne, kennen sie doch die verschiedensten Messmethoden für die Bestimmung der Erdalterstufen nur zu gut aus dem eigenen Studium. Vertreter einer Wissenschaft, in der die Annahme übernatürlicher Phänomene als überzeugendes Argument keinen Platz hat, was der einzige Wandschmuck im Hörsaal der Geologen im Poppelsdorfer Schloss augenfällig unterstreicht, ein übergroßes Periodensystem der Elemente an einer der Seitenwände. In der sich anschließenden halbstündigen Diskussion wird sich niemand unter den Zuhörern als Kreationist outen. Niemand meldet sich, der die biblische Schöpfungsgeschichte als naturwissenschaftlich bewiesen nimmt und glaubt, dass die Erde ein junges Gebilde und die Lebewesen von Gott gleichzeitig und in der heutigen Form geschaffen sind. Seit 15 Jahren kämpft der Geologieprofessor gegen die Kreationisten in seinem Heimatland. Selbst den Gang vor die Gerichte scheut er nicht, um im Unterrichtswesen und unter australischen Politikern die Ideen der Kreationisten zurückzudrängen. Ian Plimer. It's a phenomenon of Calvinistic and New World. Das ist ein Phänomen unter Calvinisten und unter den Gläubigen in der neuen Welt. Ein wenig auch in Freikirchen und zu geringem Anteil in der katholischen Kirche. Ein Phänomen, das auftritt in Südafrika, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Das sind die fundamentalistischen Protestanten der neuen Welt. Ich denke, in den USA wächst die Zahl der Kreationisten, in den anderen Teilen der Welt ist die Zahl gleichbleibend oder geht leicht zurück. Laut einer Umfrage des Gallup-Instituts von Mai letzten Jahres stimmten 44% der interviewten US-Bürger der Aussage zu, der Mensch sei in seiner heutigen Form erst vor etwa 10.000 Jahren erschaffen worden. An eine Evolution ohne Gott glaubten dagegen nur 14% der befragten Amerikaner. Je nach Region sei der Anteil der Kreationisten in den USA noch viel höher, ist Ian Plimer überzeugt. Er nennt als Hochburgen die Südstaaten Alabama, Kentucky, Illinois und Texas und im Norden die Region rund um Boston. Ein Phänomen, das zunehmend auch die Politik präge, und zwar in dem Sinn, dass kreationistische Positionen sich positiv auf politische Karrieren auswirken. In the United States. If you are from the south and a senator. In den USA ist es so, wenn du aus dem Süden kommst, Senator bist und wiedergewählt werden möchtest, dann musst du Kreationist sein. Denn in den Südstaaten sind fast 80% Kreationisten. Ian Plimer warnt, seit der Anerkennung von Scientology als Religionsgemeinschaft durch ein australisches Gericht habe sich ein großes Geschäftsfeld für weitere ungezählte religiöse Gemeinschaften aufgetan, die nun kräftig von Steuerbefreiung profitieren würden. Deshalb schwärmt er vom deutschen Kirchensteuerrecht. We have no Kirchensteuer in Australia, and I would strongly support it. Wir haben in Australien keine Kirchensteuer und ich würde sie heftig unterstützen als eine Konstruktion, um Geschäftemachereien zu stoppen, die sich selbst Religion nennen. Denn mit dem Verkauf kreationistischer Lehrbücher und Zeitschriften lasse sich viel Geld verdienen. Darin vermutet er den eigentlichen Motor der Kreationswissenschaftler. Dass es in Deutschland künftig einen nennenswerten Absatzmarkt für ihre Veröffentlichung gebe, glaubt der australische Geowissenschaftler nicht. Wenngleich gerade auch unter deutschen Naturwissenschaftlern die Kreationisten Zulauf bekommen.